Moment. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Hier bin ich bei. Warte mal, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. Was kann ich denn da sagen? Soll ich da nach Arbeit suchen oder was? Oh, da gibt es bestimmt noch was Besseres. Bundesverband für chemische Industrie. Ich habe jetzt voll viele von dem Relikt gekriegt. Ja, und mal gucken, was ich hier dann alles so finde. So, auf jeden Fall. Kostenlose Pornonummer. Okay, soll ich da mal anrufen? Pass auf, ich ruf mal hier bei der kostenlosen Pornonummer ein. Lass mir mal. Ich sage, ich brauche jemanden zum Reden. Hi, du bist bei 96. Quatsch! Du anrufst. Yo! Bei 96 zugelassen zu werden, musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Bin ich! Wenn du mir jetzt noch deinen Namen, dein Alter und von wo du anrufst verrätst, verbinde ich dich ganz schnell mit dem ersten Mann. Los geht's! Gerhard, 20, Itzehoe. Du bist noch nicht vergeben und möchtest das gerne ändern? Ja. Auf unserer Datingline SMS Contact findest du viele spannende Dates und heiße Flirts. Ehrlich? Verpasse nicht deine große Chance nicht. Und wähle 0800 ja? 3 37 okay. 37 ja. 37. Okay, okay. Ich wiederhole. Ja. 0800 mhm. 3 ja? 37 okay. 37 37. Ja. Wenn die Musik stoppt, verbinde ich dich sofort. Geil! Das darfst du hier aber nicht machen. Ciao. Hä? Was darf ich nicht machen? Was hab ich denn gemacht? Hä? Wir dürfen nur Frauen anrufen. Ach so, darf man nur Frauen anrufen? Und, hä? Ach, da dürfen nur Frauen anrufen. Ach so, dann muss ich mich also als Alter ausgeben. Alles klar. So, wo ist hier Wiederwahl? Wie kann ich hier denn Wiederwahl? Ey, das tut mir leid. Wenn, das hätten die ja auch mal vorher sagen sollen, dass da nur Frauen anrufen dürfen. Moment. So, hat noch mal jemand die Nummer? Ich hab sie nicht mehr. Das darf sie aber nicht machen. Ciao. Okay, Mann. Jungs, ich brauche noch mal die Nummer von dieser scheiß Line. Wie war das? Wo war das denn? Ey, das hat jemand da gerade reingeschrieben. 37. Nee, das ist das nicht. Das ist die Gay-Line. Ist die Gay-Line? Ja. Und, ja? Bist du sicher? Bestimmt. Woher weißt du das? Hat er doch gerade gesagt. Okay, dann ruf ich jetzt mal. 37, also 3x37. 3x37? Dreimal die 37? Ja. Ach, scheiße. Moment. Ja, wähl du mal. Das darfst du hier aber nicht. Ciao. Lol, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, okay. Jetzt rufe ich mal bei dem Schwulen an. Klasse, dass du bei Contact anrufst. Ja. Hier kannst du schnell und einfach Dates machen. Ja. Wo es hier richtig abgeht, gib mir die 1 auf deiner Tastatur. Ja, gebe ich dir, Baby. Leider hast du kein tonwahlfähiges Telefon. Schau doch bitte in deiner Bedienungsanleitung nach. Ich danke dir, dass du bei Contact angerufen hast. Willst du mich verarschen? Du Wichser! Was kein tonfähiges, Mann! Du, ey, das ist ja voll schwul, Mann. Was soll ich denn machen? So, warte. Soll ich beim TV-Shop anrufen? Moment. Okay. Da ist die, da ist sie. Ja, Teleshop hat wohl keine Zeit, hat wohl genug Geld. Aber ich rufe jetzt mal hier bei dem kostenlose, ne? So. So, da sind wir wieder. Hi, du bist bei 96. Hi. Schön, dass du anrufst. Ja. Um bei 96 zugelassen zu werden, musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn du mir jetzt noch deinen Namen, dein Alter und von wo du anrufst verrätst, verbinde ich dich ganz schnell mit dem ersten Mann. Los geht's. Gabi 20W. Westfalen. Du bist noch nicht vergeben und möchtest das gerne ändern? Auf unserer Datingline SMS Contact findest du viele spannende Dates und heiße Flirts. Verpasse nicht deine große Chance und wähle 0800 337. Ja? 37. Kannst du es nochmal sagen? 37. Sag nochmal. Wiederhole. Okay. 0800 337. Okay. 37. Alles klar. 37. Wenn die Musik stoppt, verbinde ich dich sofort. Geil. Noch bin ich drauf. Wenn du mit einem anderen Mann sprechen möchtest, drück einfach die 0. Ja. Hallo? Na, du geile Sau. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Kalli, und du? Kalli, hier ist Gabi. Gabi? Ja. Mensch, hi, was bist du denn hier? Hi, na? Beeindruckend. Ja, pass mal auf, ich kann gleich mal sehen, von wo ihr anruft. Wieso? Und dann melde ich mich bei euch. Und dann? Ja, dann können wir am Telefon ficken und so. Nee, du, wir können auch jetzt reden, so darüber. Nee, ich ruf dich an, ich krieg deine Nummer krieg ich gleich hier angezeigt. Ich habe hier ein Display, ich bin hier Systemoperator und so. Ja, ne? Und dann, was willst du dann machen, willst du vorbeikommen? Nee, wir unterhalten uns erst und dann komme ich dich besuchen. Und dann? Und dann ficken wir. Ficken? Ja. Du bist ja eine Sau. Ja, wieso? Nee, ich will nicht ficken. Ach, willst du nicht? Ich bin verheiratet. Ja, mit wem denn hier? Vielleicht fickt der mit, sein Mann. Nee, so läuft das hier nicht. Wie läuft das denn bei ja, euch? Das euch ist alles so geordnet, oder das wie? Läuft ganz anders, mein Freund. Seid ihr katholisch? Hä? Seid ihr katholisch? Nee, muslimisch. Ja, das ist ja noch besser. Wir bumsen mit Kopftüchern. Das macht nichts. Hast du Bock drauf? Ich bumse mit dem Schwanz. Ja? Ja, hab ich Bock drauf. Hast du einen? Ja. Ja, gut. Wie heißt du? Kalli heißt du? Kalli, ja. Wo kommst du her? Muhammedana, ja, heißt du? Nee, ich heiße Serda. Serda? Ja. Das sag ich auch immer. Werder ist jetzt Meister geworden. Na, kleiner Scherz. Wie alt bist du? Ja, ich bin schon 43. 43? 40, ja. Ach du Scheiße, und hast keine Frau? So, natürlich habe ich eine Frau, die bringt mit. Ach so, du bist du kein... Was ist das denn hier für eine Line? Das ist hier so eine Schmutz- und Sex- und Dirty-Line. Ne, ach so, okay, dann habe ich diese mich ja... Transen, Irre, Schwule, alle da. Ach so, aber nur die Schwulen, oder wie? Nö, weiß ich nicht. Transsexuelle sind also, da auch. Weil ich habe eben angerufen und dann... Eigentlich bin ich ja ein Typ, ne? Ja. Und dann haben die mich rausgeschmissen. Das ist eine Sauerei. Ja, das ist scheiße. Ja. Warum machen die das? Kommst du aus der DDR? Ja. Ja, das hört man irgendwie. Ja, willst du meine Nummer haben? Ja, gerne doch. Ja? Ja. Ich weiß nicht, aber was du dann machst? Ja, rufe dich an. Und wieso können wir da nicht hier drüber reden? Nö, warum? Das ist doch viel befreiender, weil hier hören genügend andere Leute mit. Das ist ja so eine Voicemail-Box und da kann es ja sein, dass andere Leute uns abhören. Wieso, wer hört denn mit? Andere, die hier auch auf allein sind. Und die können da bei uns hier mithören? Ja. Sie drücken Stern, Stern, Raute, Raute, Stern, Stern und können dann mithören. Was sind das denn für Schweine? Ja, ich weiß es auch nicht. Und sind das ein Typen? Ja, ich sagte ja, Irre, Transsexuelle. Kannst du mich zu einer Alten verbinden? Nee, ja, du müsstest mich anrufen. Soll ich dir meine Gratis-Telefonnummer geben? Na, sag. 0800. Aha. Hast du? Ja. 100. Moment. Ja. 84. Ja. 74. Okay. 0800 100 8474. Ja, genau. Okay. Und dann verbinde ich gratis mit einer Alten. Mit einer Alten? Ja, und du wolltest eine Frau sprechen, ne? Ja, du kommst mir auch ganz sympathisch rüber. Ja, ich bin so. Ja. Also hast du 0800 100 8474. 8474, ne? Ja, wir erwarten deinen Anruf. Bis gleich. Okay, Schatzi, tschüss. Tschüss. Du Pisser. Ich ruf bestimmt nicht an, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was war das denn für einer, Mann? Oh mein Gott, Jungs, ich hab noch 10 Minuten, Mann. Aber geil, jetzt weiß ich, was wir am Donnerstag, ich bin ja immer Donnerstag 17 bis 18 Uhr und freitags 18 bis 20 Uhr on air, dann weiß ich, was wir machen. Ich hab jetzt eine geile Seite mit ganz vielen...